Geldwäsche mit Sicherheit. Aus den Ermittlungen zu Roberto Ricordare wissen wir, dass komplexe Finanztransaktionen nicht immer erfolgreich sind und dass es aufwendig und teuer ist, sie vorzubereiten. Mikko Meckner, der Boss, hat deshalb nicht einfach das Geld des Clans dafür herausgerückt. Nein, er hat von Salvatore Asciolo Sicherheiten verlangt. Und diese Sicherheit war die Ländereien, die ich inspiziert hatte und die Josef Waldheim, Name geändert, bebaute. Sollten die Finanzoperationen, die Asciolo verfolgte, nicht erfolgreich sein, wäre er diese Grundstücke los. Im Erfolgsfall würde der Gewinn hälftig geteilt. 50% für den Clan, 50% für Asciolo. Am 23. April 2019 erfolgte der Startschuss. Asciolo erhielt das erste Geld für seine Tätigkeiten, nämlich 130.000 Euro. Allein konnte er die Operation nicht stemmen und so suchte er sich Hilfe bei Hackern. Es entstand ein deutsches und ein italienisches Team. Ein Mitglied der italienischen Gruppe, Marc-Ulrich Gabler, Name geändert, kam 6 Wochen später zu einem Treffen ins Café Noir in Crotone. Bei meinem ersten Besuch hatte ich mir die Bar am Rande der Altstadt angesehen. Es war schon nach 10 Uhr am Abend, nur noch wenige Männer standen um den Tresen des Lokals. Ich beobachtete sie aus etwas Entfernung. Kaum, dass ich mich der Bar genähert hatte und nahe des Eingangs so tat, als würde ich eine Nachricht in meinem Handy lesen, schöpfte einer der Männer Verdacht. Er stellte sich ans Fenster und wartete, bis ich wieder abgezogen war. Wenige Jahre zuvor hatten dort 3 Leute an einem Tisch gesessen. Francesco Monti, der Neffe des Bosses Meckner, Salvatore Asciolo und Gabler, der in den Akten als Experte für Finanztransaktionen und Informatikbetrug bezeichnet wird. Fotos in den Akten zeigen sie. Die 3 planten, Geld, Codename Bier, aus Panama über Brasilien nach Italien zu schleusen und die Aktion von Deutschland aus zu koordinieren. Zitat: Wir arbeiten seit 1,5 Monaten daran, dass die Gelder ankommen. Jetzt haben sie mir gesagt, dass sie sicher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hier sind. Es handelt sich dabei um Beträge, bei denen es Schwierigkeiten geben kann, erklärte Asciolo. Er arbeitete mit den Geheimdiensten zusammen, da könne man das nicht beschleunigen. Ende August war das Geld immer noch nicht da. Asciolo referierte nun auch dem Boss Meckner direkt den aktuellen Stand. Er sagte, die Trader, mit denen er arbeite, hätten Zugang zu Mitgliedern der italienischen Geheimdienste und erklärte das Prozedere. Meckner wollte das alles aber gar nicht hören. Salvatore, entschuldige, ist das Geld nun da oder nicht? Ich will wissen, ob die Gelder angekommen sind. Im Oktober 2019 zog Asciolo nach Deutschland, auch um von dort die Finanzoperationen besser zu koordinieren. Gabler war vorher schon in seine Heimat zurückgekehrt. Weil er sein Telefon gewechselt hatte, wurde er nur noch abgehört, wenn er Asciolo oder andere Leute aus dem Ermittlungsverfahren kontaktierte. Mikko Meckner schickte einen seiner Männer hinterher, Pantaleone La Ratta, um Asciolo im Blick zu behalten. Man konnte ja nie wissen. Die 5 wichtigsten Kronzeugen zum Thema Mafia und Finanzinstrumente sagen es alle unisono. Für diese Geschäfte benötigten die Clans die Unterstützung von Bankdirektoren, die 2 Augen zudrückten und notwendige Kontrollen unterließen. Und sie sagten, dass das koste. Antonio Valerio etwa, Zitat: Es stimmt, dass es risikoreiche Geschäfte sind, für die Bankdirektoren oft ihre Entlassung riskieren. Es ist aber auch wahr, dass es sich wegen der hohen Vergütung für den Direktor sogar eher lohnt, entlassen zu werden, als dieses Einkommen zu verlieren, wie es oft bei Direktoren am Ende ihrer Laufbahn der Fall ist. Noch eine weitere Konstante gibt es in den Vernehmungen. 4 dieser 5 erwähnten die Deutsche Bank als einen Akteur. Mich ärgerte das, denn das Studium der Akten erinnerte mich an eine dumme Fehleinschätzung. Ich hätte womöglich relativ einfach eine gute Geschichte in die Hand bekommen, wenn ich damals doch nur einen Schritt mehr getan hätte. Es war Herbst 2020. Ich las den noch nicht veröffentlichten Jahresbericht der Nationalen Antimafia-Staatsanwaltschaft in Italien. Kontakte hatten mir das Dokument zugeschoben. Es ist rund 1400 Seiten stark und bezieht sich auf den Zeitraum von Juli 2018 bis Ende 2019. Die Verfasser beschrieben detailliert, gegen wen die Behörde ermittelt hatte. Es wurden Namen von Clans und Mafiosi genannt, Herkunftsorte, wo sie agierten, kurze Zusammenfassungen der Ermittlungen. War der Bericht einmal im Parlament vorgestellt, konnte man ihn im Internet herunterladen. Er war öffentlich. Die vergleichbaren Jahresberichte des BKA, ebenfalls öffentlich zugänglich, konnte man dagegen in der Pfeife rauchen. Sie waren sehr oberflächlich gehalten. Der amtierende nationale Anti-Mafia-Staatsanwalt Gianni Melillo hat allerdings leider noch keinen Jahresbericht veröffentlicht, und so ist der mir vorliegende der bislang letzte. Eine Übersicht listet auf, bei welchen Meetings die nationale Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft vertreten war. Einer der angeführten Termine elektrisierte mich. Ein Treffen bei Eurojust in Den Haag unter Beteiligung von deutschen Behörden. Gegenstand des Treffens? Koordinationstreffen zu einer Beteiligung von Funktionären der Deutschen Bank in Geldwäscheaktivitäten. Ich fragte bei verschiedenen Stellen nach, was es damit auf sich habe. Vergeblich. Dummerweise kontaktierte ich die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main nicht direkt, nur die Generalstaatsanwaltschaft. Sie antwortete mir, wir waren an einem solchen Koordinierungstreffen nicht beteiligt. Im Übrigen bitte ich um Verständnis, dass wir selbst im Falle einer Beteiligung generell keine Auskünfte zu solchen Treffen erteilen können, da es sich um interne Besprechungen handeln würde. Das leuchtete mir ein. Meine Anfrage wurde freundlicherweise an die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt weitergeleitet. Von dort kam aber keine Antwort und ich erwartete aufgrund der anderen Antwort auch keine Informationen. Also vergaß ich das Ganze. Inzwischen habe ich die Akten zu den Ermittlungen bekommen. Und ja, es hätte sich gelohnt, weiter nachzubohren. Wenn stimmte, was die Kronzeugen sagten, konnte man einiges über das Vorgehen der Clans erfahren, was wichtig ist, um Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Giuseppe Giglio, der im Juli 2016 mitten in einem Prozess gegen sich die Seiten gewechselt hatte, erinnerte sich, dass Nicolino Grande Aracri ihn im Jahr 2013 gefragt hatte, ob er zwei seiner Unternehmen nutzen dürfe, um einen großen Treibstoffdeal über die Bühne zu bringen. Giglio war kein Mitglied, aber stellte seine Dienste dem Clan zur Verfügung. Grande Aracri habe Bankgarantien einsetzen wollen, um den Erwerb zu vollziehen. Bei einem Treffen in Kalabrien seien Giglio dann zwei Bankgarantien übergeben worden, mit einem Wert von 600.000 Euro. Eine davon ausgegeben von der Deutschen Bank in Reggio Emilia. Nicolino Grande Aracri sagte ihm offen, dass sie Bankdirektoren als Komplizen hätten. Gennaro Pulice hätten wohl wenige für einen Killer und mehr für einen Unternehmer gehalten. Tatsächlich war er beides, bis er in der Schweiz, wo er sich niedergelassen hatte, festgenommen wurde und nach Italien ausgeliefert. Heute lebt er als Kronzeuge an einem unbekannten Ort. Pulice hat eine komplizierte Operation aufgezogen, um einer reichen spanischen Familie bei der Steuerhinterziehung zu helfen. Im Oktober 2019 erklärte er Ermittlern, wie er vorgegangen war. Die Ausgangslage war, dass Geld aus Spanien verschoben werden musste, um Steuern zu sparen. Es ging also darum, den Transfer einer großen Kapitalmenge in die Schweiz zu legitimieren. Zitat: Der Vorgang war so konstruiert, dass die 45 Millionen aus Spanien zunächst in Deutschland bei der Deutschen Bank als erste Transitstation landeten. Mit diesem ersten Geldtransfer wurde in der Praxis der Anschein erweckt, dass die Familie Roya in den Kauf von Derivaten investierte. Der Vorgang war fiktiv, da die Funktionäre der Deutschen Bank, bezahlte Mitwisser, wussten, dass der endgültige Bestimmungsort des Geldes die Schweiz war. Bei einem solchen Transfer würden eigentlich Kontrollen ausgelöst. Im vorliegenden Fall kann ich Ihnen sagen, dass die Interbankenkontrolle zwischen Spanien und Deutschland auch dank des Eingreifens von Mitarbeitern des italienischen Geheimdienstes umgangen wurden. Die deutschen Bankmanager hätten aus der fiktiven Investition in Derivate-Produkte in Deutschland in Verbindung mit seinem Geschäftspartner eine Bankgarantie für den Einsatz in der Schweiz realisiert. Mit dieser Bankgarantie seien in der Schweiz im Wesentlichen Kreditlinien geschaffen worden, die Barabhebungen des Geldes ermöglichen sollten. Ob es dazu kam, weiß Pulice allerdings nicht. Er wurde vorher verhaftet. Nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Taxifahrer zum Finanzverwalter für die Mafia wurde Massimo Colossimo. Er zog in den 90er Jahren in die Gegend um Parma, wo er viele Jahre später die Gebrüder Bolognino kennenlernte. Sie waren wichtige Figuren des Megna-Clans, aber trotzdem auch dafür zuständig, Gelder der Grande Aracri und damit eines anderen Clans in Norditalien zu investieren. Sie berichteten direkt an den Clanboss Nicolino Grande Aracri. Zitat: Sergio hatte ein gutes Auge für Unternehmen, die in Konkurs gingen. Er gab ihnen die nötige Liquidität und wurde Teilhaber. Es sei ihm aber nicht um Wohltaten gegangen, er habe die Unternehmen nutzen wollen, um Kreditlinien bei Banken in Deutschland zu eröffnen, unter Vermittlung deutscher Bankdirektoren. So wurde es besprochen bei einem Abendessen, bei dem Colossimo mit am Tisch saß. Salvatore Grande Aracri, der Bruder des Bosses Nicolino Grande Aracri, habe ihm dabei erklärt, wie er vorgehen sollte, und ihm eine Liste mit Direktoren von Kreditinstituten in Deutschland übergeben, die er direkt ansprechen könne. Dank dieser Kreditlinien könne man sich dann sofort Bargeld in großen Mengen und großen Scheinen auszahlen lassen und nach Italien bringen. Die Vernehmung von Colossimo im Jahr 2020 öffnete den ihn vernehmenden Ermittlern die Augen. Zitat: Wir hatten schon immer die Umstände im Zusammenhang mit Firmenübernahmen durch den Drangheta als Mittel zum Waschen von Geld aus illegalen Geschäften hervorgehoben, schreiben die Ermittler. An Kreditlinien hatten sie aber offenbar nicht gedacht. Dank Massimo Colossimo konnte eine neue Lesart und eine andere Analyse des Phänomens vorgenommen werden. Colossimo gab zu Protokoll, Salvatore Grande Aracri habe mit ihm über mehrere deutsche Geldinstitute gesprochen, die in Frage kämen für die Operation. Auf der Liste seien die Banken vermerkt, deren Direktoren sie unterstützen würden. Er müsse die Liste noch im Lager eines Unternehmens in Parma aufbewahrt haben. Eine dieser Banken war, soweit ich mich erinnere, die Deutsche Bank. Giuseppe Antonio Mancuso trägt einen in Mafiakreisen berühmten Nachnamen, stammt aber nicht aus Limbardi in Kalabrien, wo der Clan dieses Namens herstammt, der im internationalen Kokainhandel eine große Nummer geworden ist. Giuseppe Antonio Mancuso ist in Turin geboren, lebte in Kalabrien und arbeitete für den Clan Grande Aracri als Broker für Finanzen, nicht Drogen. Er gilt als einer der größten Experten unter den Mafia-Kronzeugen für Finanzgeschäfte. In einer Vernehmung im Jahr 2018 berichtete er, wie er half, ein Konto mit einer Kapazität von 100 Millionen Euro für einen Betrag nutzbar zu machen. Dieses Konto sei mit einer Kreditlinie verbunden worden, die bei einer ausländischen Bank angelegt war. Sie hatten dem Direktor der ausländischen Bank 11.500 Euro gezahlt, um den Betrug auf den Weg zu bringen. Das Ziel war, die ausländische Bank dazu zu bringen, einen Vorschuss von 20-30% der Kreditlinie auf das Konto mit den 100 Millionen Euro Kapazität vorzuschießen. Der Vorschuss wurde möglich, weil beide Bankfunktionäre uns gewogen waren, sagte Mancuso. Beide Bankfunktionäre seien auch miteinander in Kontakt gestanden. Wenn er sich nicht irre, dann sei die ausländische Bank die Deutsche Bank gewesen. Mancuso beschrieb diese Masche detailreich. Er sagte auch, dass noch eine dritte Bank hinzugenommen werden könne, um die Aktion besser zu koordinieren. In einem anderen Fall habe Nicolino Grande Aracri ein großes Immobilienprojekt in Algerien geplant, das unter anderem den Bau von 1.182 Wohnungen vorsah. Mancuso und andere hätten sich hier engagiert, um Bankgarantien der Halifax Bank in London zu bekommen. Diese Bankgarantien hätten sich auf Werte bezogen, die angeblich bei der Mediolanum Bank angelegt seien, die es in Wahrheit aber nicht gab. Bankfunktionäre als Komplizen hätten die entsprechenden Bestätigungen ausgestellt. Die italienischen Ermittler belauschten ein Treffen von Nicolino Grande Aracri mit dem Bauunternehmer Giovanni Gentile, der das Projekt umsetzen sollte, sowie Finanzdienstleistern. Die Ermittler erfuhren so, dass die Gruppe vorhatte, 30% der 120 Millionen, die für das Projekt fließen sollten, nach Europa umzuleiten, und zwar auf ein Konto bei der Deutschen Bank in Wien, des Bauunternehmers Gentile mit der IBAN AT24-1999-2203-88-00-00-00. Diese in den Akten angegebene IBAN gibt es allerdings nicht, wie ein IBAN-Rechner im Internet zeigt, die Prüfsumme stimmt nicht. Über eigene Firmen wollte der Clan auch an den übrigen Geldern in Nordafrika partizipieren, die auf ein Konto der BNP Paribas gehen sollten. Auch diese Kontonummer ist in den Akten angegeben, allerdings ohne IBAN, sodass es sich nicht überprüfen lässt. Bei dem Treffen betonte Gentile die Modalitäten bei grenzüberschreitenden Transfers. Im internationalen Bereich und wenn Summen international über Ländergrenzen hinweg fließen, wollen sie immer wissen, wo die herkommen. Auch ob die Gelder sauber sind, das sehen die Banknormen so vor. Eine Sache hat mir der Direktor der Deutschen Bank in Wien gesagt, wo ich die Konten habe, wo wir die ganzen Einkünfte aus dieser Arbeit hintun. Er rief mich an und sagte, Giovanni, schau, es ist so und so. Ich sage euch, wie man es mir gesagt hat. Ich kann dich direkt in Kontakt bringen mit dem Direktor. Er, Giovanni, kenne sich zwar aus mit Finanzdingen, er sei aber vor allem ein Geometer und beschäftige sich mit Baustellen. Gentile berichtet der Runde, ihm stünden der Direktor und der Oberdirektor zur Verfügung. Während die Ermittler dieses Gespräch belauschen, stört immer wieder ein klingelndes Telefon die Unterhaltung. Es ist ein Bankdirektor aus Mauritius, der versucht, jemanden an den Apparat zu bekommen. Natürlich lässt sich nicht jede Detailinformation überprüfen. Ich halte aber dennoch Kronzeugen für eine wichtige Quelle für Journalisten, denn die Informationen aus ihren Aussagen werden von Staatsanwaltschaften nicht einfach blindlings übernommen, sondern durch Befragungen weiterer Personen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Als Journalist erhält man, so man ihre Aussagen in die Hand bekommt, eine Quelle, die auf ihre Qualität gecheckt ist. Das heißt nicht automatisch, dass bei der Deutschen Bank tatsächlich Mitarbeiter bestochen worden sind und mit Finanzexperten von Mafia-Clans kooperiert haben. Aber möglich ist es, zumal es weitere Erwähnungen des Geldinstituts durch andere Personen gibt. Ich habe der Deutschen Bank daher Fragen dazu gestellt. Ein Sprecher schrieb, die Deutsche Bank nimmt die gesetzlichen Vorgaben zu Meldepflichten sowie zur Überwachung von Zahlungen und Kontoverbindungen sehr ernst. Dazu gehört auch die laufende Überwachung von bestehenden Geschäftsbeziehungen und Transaktionen im Zahlungsverkehr mit Blick auf Auffälligkeiten, die beispielsweise auf einen Zusammenhang mit Geldwäsche oder sonstigen strafbaren Handlungen hindeuten. Auch bei Anfragen von Behörden kooperieren wir entsprechend vollumfänglich und erteilen angemessen Auskunft. Bezüglich Ihrer konkreten Anfragen bitten wir um Verständnis, dass wir uns zu möglichen oder tatsächlich existierenden Kundenbeziehungen nicht äußern. Gleiches gilt für mögliche oder tatsächlich stattfindende Ermittlungen interner oder externer Art. Soweit also die Aussagen der Kronzeugen und die Reaktion der Bank. Um diese Sachverhalte dürfte es aber bei der Eurojust-Besprechung kaum gegangen sein, liegen sie doch schon einige Zeit zurück. Vielmehr rückte mit einer Ermittlung wieder die Familie Asciolo in den Fokus, denn Salvatore Asciolo hatte zwei Teams von Hackern für den Clan Magna laufen, eines in Italien und eines in Deutschland. Und laut Akten gibt es auch hier Bezüge zur Deutschen Bank.